7. Welches? Qual? Ihre als Anrede. A sua. Woher kommen Sie? D'onde è? Ich wohne oder ich lebe. Vivo. Wohnen, aber auch leben. Viver. Urlaub machen. Estar de férias.